1. Jesus betrat Jericho und durchquert die Stadt. 2. Dort lebte ein reicher Mann namens Zachäus, der als Obersoldner tätig war. 3. Oversucht, Jesus persönlich zu sehen, was im Jedoch aufgrund seiner geringen Körpergröße und der großen Menschenmenge nicht gelang. 4. Die Schaub lief voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, im Jesus sehen zu können, die dieser diesen Weg nehmen must. 5. Als Jesus und die Stelle kam, blickte auf und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. 6. Zachäus stieg sofort herunter und empfing Jesus freudig. 7. Als die Anwesenden die sahen, merten sie all und sagten, ist bei einem sündigen Mann eingekehrt. 8. Zachäus trat jedoch vor den Herrn und erklärt, Herr, die Hafte meins besitzes Jeb ICH den Armen, und wenn ICH jemanden betrogen habe, erstat ICH is Vierfach Zurück. 9. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, Hüt ist diesem Haus Rettung widerfahren, den Orch ist ein Sohn Abrahams. 10. Den der Menschen ist gekommen, das Verlerin zu suchen und zu retten. 11. Als sie dies horten, erzählt Jesus ein weiteres Gleichnis, die sich Jerusalem nahert und die Leute dachten, das Reich Gottes Word unmittelbar erscheinen. 12. Sagt, ein Mann von Adliger Herkunft reist in ein Fernsland, dort die Königswort zu erlingen und anschließend zu rückzukehren. 13. Zu vorrief zen seiner Diener, gab jedem ein Mein und weis sien, handelt damit, bisich zu rückkomm. 14. Sein Bürger jedoch hasten in und sandten ein Delegation hinter ihm her mit der Botschaft, wer wollen nicht, dass dieser Mann unser König ist. 15. Als dann die Königswort erlangt hat und zurückkehrt, ließ die Diener rufen, denen das Geld anbetrot hat, zu erfahren, why sie damit gewirtschaftet hatten. 16. Der erste Diener trat vor und sagt, Herr, den mein hat sein weitere Minnen eingebracht. 17. Der Herr erwidert ihm, sag Gott, du taktiger Diener. Weil du im Kleinen true warst, sollst du nun die Verantwortung über sein Stadt erhalten. 18. Der zweite Diener kam und berichtet, Herr, den mein hat fünf Minnen erwirtschaftet. 19. Auch zu diesem sagt er, du sollst ebenfalls über fünf Stadt eingesetzt werden. 20. Ein weiterer Diener erschien und sagt, Herr, hier ist dein Mein, die ich in einem Touchversteck geholten habe. 21. Ich fürchte dich nämlich, weil du ein strenger Mann bist, der nimmt, was nicht hingelegt hat, und erntet, was nicht gesät hat. 22. Der Herr entgegnet ihm, aus deinem eigenen Mundwort ich dich verurteilen, du untauglicher Diener. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, der nimmt, was nicht hingelegt, und erntet, was nicht gesät hat. 23. Warum hast du mein Geld dann nicht zur Bank gebracht, damit ich es bei meiner Rucke mit Zinsen hat abheben können. 24. Dann sagte zu den Umstehenden, nehmt ihm die mein Weg und gebt sie der die Zen Minnen hat. 25. Sie erwideten ihm, Herr, hat doch schon Zen Minnen. 26. Antwortet, ich sei Duke. Jedem, der hat, word mehr gegeben werden, dem aber, der nichts hat, word selbst das wenig genommen, was besitzt. 27. Mein Feinde jedoch, die mich nicht als ihren König anerkennen wollten, bringt und richtet sie vor meinen Augen hin. 28. Nachdem Jesus dies gesagt hat, setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. 29. Als sich Bethphage und Bethanien am Olberg nahert, Santaswe seiner Jünger voraus. 30. Wise sien, get in das Dorf gegenüber. Dort wordet ein Angebundines Fohlen finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. 31. Und falls juk jemand fragt, warum es los bindet, solt antworten, der Herr benötigt es. 32. Die Oskarsanten Junger jingen und fanden als so vor, why Jesus es ihnen beschrieben hat. 33. Als sie das Fohlen losbanden, fragten die Besitzer sie, warum bindet? Das Fohlen los. 34. Sie erwideten, der Herr benötigt es. 35. Daraufhin brachten sie das Fohlen zu Jesus, legten ihr Mantel darauf und halfen Jesus, sich darauf zu setzen. 36. Waren Jesus weiterzog, breiteten die Menschen ihr Kleider auf dem Wege. US 37. Als sich dem Abhang des Olbergs nahert, begann die gesamte Jüngerschar, Gott mit lauter Stimme freudig für all die Wunder zu preisen, die sie erlebt hatten. 38. Sie riefen, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Fried im Himmel und Ehre in der Höhe. 39. Einige Pharisäer aus der Mensch sagten zu ihm, Meister, weise den Jünger zurecht. 40. Antwortet, ich sage euch, wenn die schweigen werden, werden die Stein rufen. 41. Als nahe kam und die Stadt so, weinte über sie. 42. Sagt, wenn du doch an diesem Tag erken hattest, was zu deinem Frieden dient. Doch nun ist es vor deinen Augen verborgen geblieben. 43. Denn es werden Tage über dich kommen, und denen dein Feinde einen Wall am dich errichten, dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen werden. 44. Sie werden dich und dein Kinder in dir Erdboden gleichmaken und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkanntest. 45. Jesus betrat den Tempel und begann, die Verkäufer hinauszutreiben. 46. Sagt zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber hat es zu einer Räuberhöhle gemacht. 47. Alert taglich im Tempel, die Hohen Priester, Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes suchten jedoch einen Weg in zu töten. 48. Sie fanden jedoch keine Möglichkeit dazu, die das gesamte Volk seinen Worten aufmerksam lauschte.